Was ist что-нибудь почитать? Haben Sie etwas zum Lesen? Что вы хотите? Was möchten Sie? Детектив. Einen Krimi? Вот этот занимательный. Der da ist spannend. Лучший иллюстрированный журнал. Lieber eine Illustrierte. Я возьму вот этот. Ich nehme die da. Не возражаете? Haben Sie nichts dagegen? Как хотите, пожалуйста. Von mir aus.